Er sagte: O mein Volk, was meint ihr? Wenn ich mich auf einen klaren Beweis von meinem Herrn stütze und er mir eine schöne Versorgung gewährt hat, und ich will mich dann in meinem Vorhaben von euch nicht unterscheiden, indem ich das tue, was ich euch verbiete. Ich will nur Besserung, soweit ich sie erreichen kann. Das Gelingen wird mir nur durch Allah allein beschieden. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. So schöne Art und Weise. Hier werden weitere Eigenschaften eines Propheten dargelegt. Erstmal, er tut, was er sagt. Es gibt keinen Gegensatz zwischen seinem Wort und seiner Tat. Hier, sondern er sagt ja, ich will nicht das tun, was ich euch verbiete. Ich stehe selber dahinter und tue das und praktiziere das, was ich euch gebiete. Dann, sie wollen Islah, sie wollen Besserung. Dann, ihr Gelingen, und das wissen sie und äußern das auch, ist nur von Allah allein. Ja, und dass jeder, der für den Dien irgendwie arbeitet, in welchem Bereich auch immer, der sollte sich auch diese Eigenschaften aneignen. Er sollte nicht nur predigen, sondern auch selber praktizieren. Er sollte, soweit es ihm möglich ist, für Besserung streben und nicht Chaos, Unordnung, Ungerechtigkeit und Missstände fördern, sondern Verbesserung. Mastata'atu. In uridu illa al-islaha. Ich möchte nur Besserung, soweit ich es kann. Und er sollte bei allem, was er dann vielleicht schafft, vielleicht mal nicht schafft, immer wissen, dass Tawfiq, das Gelingen, ist nur von Allah allein. Nicht für sich selber oder als seine eigene Leistung betrachten. Und bei all dem, was er dann vielleicht trotzdem noch an Gutem tut, trotz all dem zu Allah immer wieder reuig zurückkehren. Das war die Art der Propheten und das sollte auch unsere Art sein. Und die Art der Propheten, wie Shu'aib hier auch sagt, dass er hofft auch nur auf die Belohnung von Allah. Ja, das heißt, dass man auch bei all dem, was man tut, immer die Belohnung von Allah vor den Augen hat und nicht nach dem Lohn, dem kümmerlichen Lohn der Menschen strebt. O mein Volk, meine Feindseligkeit soll euch ja nicht dazu bringen, dass euch das Gleiche trifft, was das Volk Nus oder Volk Huts oder das Volk Salihs traf. Und das Volk Luts liegt euch nicht fern. Und bittet euren Herrn um Vergebung und hierauf bereut vor ihm. Gewiss, mein Herr ist barmherzig und liebevoll. Er seine Vergebung bittet, macht Tauba. Ja, und diese Eigenschaft von Allah, barmherzig und liebevoll, wenn ihr euch erinnert alle, das hat diese sehr bekannt, Omar radiallahu anhu überliefert das, dass einmal saß der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und da war eine Frau, die war von ihrem Kind getrennt worden durch bestimmte Umstände und sie war so in Unruhe und so fast schon wahnsinnig wegen dieser Sorge oder diesem Vermissen von ihrem kleinen Baby, dass sie, wo sie ein Kind sah, ein kleines Kind sah, an ihre Brust drückte und anfing es zu stillen. Ja, und ihre Barmherzigkeit, ihre Muttergefühle so Ausdruck verlieh. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau selbst ihr Kind ins Feuer wirft? Und die Gefährten sagten das, nein, natürlich nicht. Das, wie kann eine Mutter werfen, sowieso nicht. Und geschweige denn, selbst wenn es hinfallen würde, würde sie doch ihr Äußerstes tun, um es zu retten. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dann, dass Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha, dass Allah ist barmherziger mit seinen Dienern als diese Frau da mit ihrem Kind. Hier als eine Mutter mit ihrem Kind. Allah ist um einiges barmherziger mit den Dienern. Und das ist diese Barmherzigkeit und liebevoll sein von Allah. Sie sagten, O Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst. Und wir sehen wahrlich, dass du unter uns nicht wehrhaft bist. Wenn deine Sippschaft nicht wäre, hätten wir dich fürwahr gesteinigt. Du hast ja bei uns kein Ansehen. Ja, also, die verstehen nicht, was Shu'aib a.s. sagt. Und Shu'aib a.s. hat unter den Gesandten, unter den Propheten, den Titel von im Islam, Khatib al-Anbiya, derjenige, der besonders redegewandt war unter den Gesandten, unter den Propheten. Und diese klaren Aussagen des Propheten verstanden sie nicht? Und wie ist das mit uns Menschen? Was für Sachen verstehen wir denn nicht? Das sind doch meistens die Dinge, wo wir kein Interesse dran haben. Ja, weil da, wo wir Interesse haben, da horcht man sogar und hört sogar Geflüstere. Was man nicht hören soll, hört man sogar. Warum? Weil wir Interesse daran haben. Ja, wie versteht die Mutter, dass manchmal sogar Gelisple von ihrem kleinen Kind, wo kein anderer das versteht, aber die Mutter versteht das Kind. Warum? Weil sie das Kind genau kennt, weil ihr größtes Interesse in diesem Kind drin, in diesem Kind liegt. Ja, und dass auch sie erwähnen, dass wenn deine Sippe nicht wäre, sie fürchten sich nicht vor Allah und fürchten aber seine Sippe. Ja, weil sie hinter der Gestalt des Propheten, des Menschen, a.s., ja nicht Allah sahen. Und deswegen sprachen sie so. Weil sie ihn als Mensch sahen.

freiwillige Gebete, Spenden, ja, all das sind gute Taten. Genauso aber auch, wenn jemand uns Schlechtes tut, dann gebietet Allah uns auch, das werden wir noch lesen, itfa' billati hi ahsan, das vertreibe, schlage zurück das Schlechte mit etwas, was besser ist. Und was wird dann passieren? Allah sagt im Koran, und du wirst sehen, dass jemand, der dein Feind war, auf einmal zu einem warmherzigen Freund wird. Hier, dass Allah hat das zu einer Art, zu einem Mittel gemacht, um Herzen auch zu gewinnen, um Streitereien beizulegen, um dem Übel und dem Schlechten auch Einhalt zu gebieten. Weil wenn immer wieder einer antwortet mit einem Übel auf das andere Übel und dann wieder mit einem Übel geantwortet wird, dann wird das eine ewig währende Verstrickung bleiben und das Gute wird niemals Oberhand gewinnen. Und Ihsan ist ja Gutes tun, und zwar nicht nur Gutes tun dort, wo es recht ist, sondern auch dort, wo es nicht Recht des Nächsten ist, so wie Allah mit uns auch Gutes tut, obwohl wir nicht das Recht haben, von ihm gute Behandlung zu erwarten. Und sei standhaft, denn Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Wenn es unter den Geschlechtern vor euch doch nur Leute mit einem Rest von Tugend gegeben hätte, die verbieten, auf der Erde Unheil zu stiften, bis auf wenige unter denen, die wir von ihnen retteten. Diejenigen, die Unrecht taten, folgten dem ihnen verliehenen üppigen Leben und wurden Übeltäter. Und dein Herr hätte die Städte nimmer zu Unrecht vernichtet, während ihre Bewohner Heilstifter waren. Hier ist also das Versprechen von Allah. Solange es in einer Gemeinschaft, in einer Stadt, Gemeinde Menschen gibt, die Heilstifter sind, die Gutes tun, Gutes verbreiten, soweit es ihre Möglichkeiten zulassen, solange wird Allah diese Gemeinde nicht bestrafen. Und wenn dein Herr wollte, hätte er die Menschen wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht, aber sie bleiben doch uneinig. Außer denen, derer sich dein Herr erbarmt hat, dazu hat er sie erschaffen. Und so erfüllt sich das Wort deines Herrn. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit den Dschinn und den Menschen allesamt füllen. Alles berichten wir dir von den Nachrichten über die Gesandten, womit wir dein Herz festigen. Darin ist dir die Wahrheit zugekommen und eine Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. Ja, das ist also der Sinn auch nochmal hier von Koran und von diesen Berichten über die Gesandten, Ermahnung und Erinnerung für die Gläubigen. Und sagt zu denen, die nicht glauben, handelt nach eurer Stellung und wir werden ebenfalls so handeln. Und wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Und Allahs ist das Verborgene der Himmel und der Erde und zu ihm wird die ganze Angelegenheit zurückgebracht. So diene ihm und verlasse dich auf ihn und dein Herr ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Damit kommen wir zum Ende von Sura Hud und kommen zu Sura Yusuf. Alayhisalam, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitab al-Mubin, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'aqilun. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, Alif Lam Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. In Sura Yusuf ist etwas Besonderes. Erstmal die Offenbarungshintergründe. Sura Yusuf wurde offenbart als eine sehr schwere Zeit für den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, noch schwerer als sowieso schon. In Sira wird dieses Jahr auch ist berühmt geworden als das Jahr der Trauer. In den Büchern wird das so benannt. Die Opposition, die Feindung, Anfeindung der Mekkaner war sehr immens und sehr heftig. Und sie stellten ihn immer wieder in Frage. Und eine dieser Fragen war dann, sie fragten einmal nach der Geschichte von Yusuf nach und dachten, er würde ihnen darauf nicht antworten können. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte die gesamte Sura Yusuf. Und das ist auch das Besondere an Sura Yusuf, dass andere Prophetengeschichten sind über den ganzen Koran verteilt. Aber die Geschichte von Yusuf, alayhi salam, wird an einem Stück berichtet. Nur noch an einer anderen Stelle im Koran kommt der Name von Yusuf, alayhi salam, nochmal vor. Aber die Geschichte ist hier an einem Stück ganz vorhanden. Und das zeigt uns auch, dass der Koran nicht einem festen Muster folgt, wie jetzt bei einer Romananalyse oder einer Geschichtsanalyse. Dann hat man ein Muster, dem gefolgt wird. Ja, weil der Koran will den Sinn vor allem erfüllen, eine Ermahnung zu sein, eine Erinnerung zu sein, Rechtleitung zu bieten. Und wo mal länger notwendig ist, etwas länger auszulegen, um Rechtleitung zu erwerben, dann wird das halt länger gehalten. Wo kurz und bündig nötig ist, dann wird es kurz und bündig gehalten, weil der Sinn, den Sinn zu erfüllen, das ist notwendig und nicht einem festen Muster zu folgen. Der Koran will immer nützen. Yusuf a.s. war der Sohn Jakubs, Prophet, Sohn eines Propheten, der Enkel eines Propheten, Ishaqs, und der Urenkel eines Propheten, Ibrahim a.s. Es wurde als Kind von seinem Vater getrennt. Seine Jugend verbrachte er im Haus von Aziz von Misr, also einem Minister, einem angesehenen Mann in Misr. Dann war er circa 9 Jahre, da variieren die Überlieferungen, manche sagen 7, manche 9, im Gefängnis. Und dann circa mit 30, als erwachsener, reifer Mann, bekam er eine große Stellung in Misr, regierte das Land. Manche sagen, regierte mit, manche andere sagen, er regierte alleine. Und circa 80 Jahre lang soll er Misr regiert haben, holte später dann seine gesamte Sippschaft und Familie nach Misr von Philistin und sie etablierten sich dort und wurden dort heimisch. Und er soll mit ca. 110 Jahren gestorben sein. Das sind jetzt alles die Daten, die uns überliefert worden sind. Allah weiß am besten über diese Bescheid. Die Geschichte selber, sie ist im Koran aufgeführt und die soll uns vor allem als Lehre dienen. Wenn unser Sinn von Koran lernen der Erwerb von Taqwa ist, dann ist Yusuf a.s. ein Beispiel, ein Gleichnis für Taqwa. Und nicht nur Taqwa, sondern auch Geduld, Sabr und Taqwa sind in seiner Person auf die vorzüglichste Art und Weise vereint. Andere Propheten hatten Probleme mit ihren Völkern. Bei Yusuf a.s. ist auch etwas bisschen anders, dass er Probleme hatte mit seinen eigenen Brüdern in der eigenen Familie. Ja, und das sind also alles Sachen, die wir jetzt nach und nach, inshallah, wie gesagt, in unserem diesem Kurs relativ kurz ansprechen werden. Das soll euch aber auch dienen, euch anregen, weiter darüber nachzulesen, weiter zu lernen, inshallah. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Das ist auch eine. Die ersten angesprochen durch den Koran, auf die der Koran herabgesandt wurde, waren Araber, der arabischen Sprache mächtig. In ihrer Sprache wurde der Koran offenbart. Und die arabische Sprache ist ein notwendiges Mittel, um den Verständnis des Koran zu erschließen. Es gibt keinen anderen Weg, an die Bedeutung des Koran heranzukommen, ohne das Mittel der arabischen Sprache zu benutzen, den Schlüssel der arabischen Sprache zu benutzen. Ja, deswegen die Sahaba, deswegen sagen wir auch unter anderem, dass die Gefährten des Propheten, auf die der Koran herabgesandt wurde und die der Sprache mächtig waren, dass ihr Verständnis vom Koran das erste ist nach dem Verständnis des Gesandten, was wir zu Rate ziehen, wenn wir wissen möchten, was bedeutet diese und dieser Vers, was bedeutet dieses und dieses Wort. Ja, und das heißt, ich meine, natürlich das Ideal wäre, dass wir alle so gut Arabisch können, dass wir das direkt selber verstehen, aber auch wenn wir das alle nicht erreichen können, wichtig ist halt, dass wir von denen nehmen, die diese Mittel verfügen, die über die Werkzeuge verfügen, um die Bedeutung des Korans zu erschließen. Und das haben durch Allahs Gnade unsere Gelehrten, die wir dann dementsprechend, die wieder Aussagen der Gefährten und des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, folgen. Ja, und so ist es eine Kette, auf die wir uns verlassen können, von der wir profitieren können, von der wir Nutzen ziehen können. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Ahsanul Qasasi ist die schönste der Geschichten, und zwar ist das hier die Geschichte von Yusuf a.s. ist damit gemeint. Die beste Geschichte, Qissa von Yusuf a.s. Yusuf selber a.s. wird auch von dem Propheten s.a.w. betitelt als Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Der Edle, Sohn des Edlen, Sohn des Edlen, Sohn des Edlen, Yusuf a.s., Sohn von Jakob, Sohn von Ishaq, Sohn von Ibrahim a.s. Also 4 Generationen von Propheten, auserwählten, edlen Menschen. Yusuf a.s. soll ca. 1900 Jahre vor dem Kommen von Isa a.s. soll die Geschichte von Yusuf a.s. sich zugetragen haben. Das heißt, in unserer Zeit circa eine 4000 Jahre alte Geschichte. Das ist auch wichtig zu erwähnen, weil wir dadurch auch sehen werden, dass die menschlichen Neigungen und Probleme, dass die sich eigentlich aber nicht besonders geändert haben. Das hat sich durch die Jahrtausende hindurch relativ immer wieder gleiche Art geäußert. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond, ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Also solche hohen Dinge, die am Himmelzelt sich eigentlich befinden, die sah ich unter mir und sich vor mir verbeugen. Und erzählt das dem Vater. Ja, er vertraut sich dem Vater an. Der Vater rät ihm, und das werden wir auch gleich sehen, er sagt, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Menschen ein deutlicher Feind. Ja, also der Vater sah den Neid der Brüder und riet also Yusuf a.s. den Traum nicht den Brüdern zu erzählen. Träume sind dreierlei. Die erste Art ist, was wir Hadith al-Nafs, die Rede des Selbst, also was wir so ganzen Tag erleben, unser Unterbewusstsein speichert und nachts träumen wir dann halt davon. Ja, was uns so uns selber so in den Kopf umhergeht, davon träumt man dann auch. Dann die zweite Art, die von Shaitan ist, dadurch versetzt er einen in Angst, macht einem Ängste, flößt er einem ein. Ja, das ist ein schlechter Traum. Und dann die wahren Träume, die Bushra, die frohe Botschaft von Allah, wahre Träume. Und in einem Hadith, auch bei authentisches Hadith, heißt es, es gibt kein Prophetentum mehr nach dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Aber was übrig bleibt, ist ein Teil des Prophetentums, eine Art, und das sind die wahren Träume. Und die können die im Traum zeigen, was vielleicht dann demnächst wahr werden wird. Das ist hier wie bei Yusuf a.s. passiert ist. Gut, Yusuf a.s. wurde später eh ein Prophet, aber der Gesandte Allah a.s. Hat das also für uns normalen Menschen auch dargelegt, dass es so etwas geben kann. Ja, diese Dinge haben mit der Seele zu tun. Wir haben keinen wissenschaftlichen Zugang dazu. Wir glauben und akzeptieren das, was der Gesandte uns erzählt. Yusuf a.s. sah als Kind und der Traum wurde viele, viele Jahre später erst dann wahr. Das heißt also, im Traum können wir wirklich reisen, kann Allah uns Zeitreisen, wenn ihr so möchtet, durch Leben lassen. Wir sehen vielleicht etwas, was Jahre später vielleicht erst passieren wird. Wie dem auch sei, selber natürlich auch zu unterscheiden, was war jetzt von meinem Unterbewusstsein, was von Shaitan, was war wahr. Das sind natürlich auch Dinge, die kann man nicht eindeutig definieren. Jeder ist über sich selber wahrscheinlich der beste Analysierer. Keiner kennt sich so gut. Keiner kennt dich selber so gut wie du selbst. Wenn man auf jeden Fall aber Gutes sieht, dann sollte man das, und das ist jetzt alles aus authentischen Hadithen, wir fassen das nur kurz zusammen, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass das gute Informationen sind. Wenn man Gutes sieht, dann sollte man das nur, wenn überhaupt, jemanden erzählen, der kundig ist und der es gut mit euch meint. So wie Jakub a.s. hier seinem Sohn auch rät, das erzähl es lieber nicht den Brüdern. Mir hast du es erzählt, das ist okay. Ist nicht verboten zu erzählen, aber erzähl es nicht deinen Brüdern. Im Hadith heißt es auch, wenn man Übles sieht, dann sollte man darüber schweigen, Zuflucht von Shaitan suchen und darüber schweigen, nicht mehr darüber, auch nicht mehr darüber nachdenken. Das war von Shaitan, der macht halt Angst, der kann nicht mehr machen. Und das auch keinem erzählen. In einer Aussage des Gesandten heißt es auch, der Traum, solange er nicht gedeutet wird, ist am Fuße eines Vogels hängend. Ja, also er schwebt in der Luft, er bleibt in der Schwebe, er kommt nicht herab, es wird nicht wahr, aber wenn man es erzählt und es ausgelegt wird, dann kommt es herab, es ist nicht mehr in der Schwebe, es kommt herab. Das sind jetzt auch wieder nicht genau definierbare Dinge. Tatsache ist, uns wird geraten, Schlechtes nicht zu erzählen. Wenn es ausgelegt wird, dann wird es reell, dann wird es fassbar. Ja, deswegen nicht rumerzählen, sowieso nicht. Einfach so jemanden ohne zu prüfen. Schlechtes gar nicht erzählen. Gutes nur dem erzählen, der es gut meint, wenn überhaupt. Wenn man auch Schlechtes sieht oder wenn euch jemand nach einer Auslegung fragt und das Erste, was euch einfällt, ist vielleicht was Schlechtes, dann lieber auch nicht sagen, sondern demjenigen vielleicht nur raten, dass er Sadaqa geben soll, dass er Dua machen soll, dass er das Üble von sich abwehren soll. Ihn natürlich auch nicht in Panik versetzen. Ja, diese Panikversetzerei ist etwas, was Shaitan macht. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, auch authentischer Hadith, pflegte nach dem Morgen-Frühgebet, nach dem Fajr-Gebet, mit seinen Gefährten noch ein bisschen gemeinsam zu sitzen. Und er pflegte sie dann zu fragen, hat einer von euch diese Nacht einen Traum gesehen? Möchte er den Traum mit uns teilen? Und dann wurden ihm die Träume vorgelegt und er pflegte sie für die Gefährten auszulegen. Aber ansonsten, man muss nicht jeden Traum erzählen. Letztlich weiß man ja auch nicht, ob es vielleicht doch noch vom Unterbewusstsein war. Auch die Tagträume, die man so für sich selber hat, sollte man auch nicht immer unbedingt erzählen. Ja, das Prinzip ist, in einer Aussage heißt es, kullu dhi ni'matin mahsud, jeder, der eine Gnade, eine Ni'ma hat, er wird beneidet. Wenn nicht von vielen, dann von einem. Ja, das ist nun mal so. Deswegen sagt Jakub hier auch zu seinem Sohn, dass erzähle nicht den Traum deinen Brüdern, weil er in ihnen diese Hassad, diese Neid sah. Das ist nun mal eine menschliche Schwäche. Wenn wir merken, jemand kriegt was oder jemand hat einen Traum und der tut sogar was dafür und vielleicht wird er was erreichen oder er will hoch hinaus oder Allah wird ihm viel geben, dann ist das nun mal so, Menschen, wenn nicht alle, aber hier und da, immer wieder neigen zum Neid und zur Missgunst. Ja, und deswegen, da ist kein Nutzen darin. Ja, wenn du etwas erreichen möchtest, dann arbeite dafür, bitte Allah dafür, sei aktiv, versuche es zu erreichen. Aber es jetzt rumzuerzählen, auch denen, die mit dir gar nichts zu tun haben, die sich vielleicht auch nicht unbedingt mit dir freuen werden, darin ist kein Nutzen, und der Gläubige soll ein nützlicher Mensch sein, der Gutes verbreitet, der nichts Unsinniges tut. Das Schöne ist aber auch hier, wie Jakub a.s. seinem Sohn Yusuf rät, und das muss er muss ihn ja bewahren vor dem Schaden, er sagt, erzähl's nicht, aber er macht keine üble Nachrede über seine anderen Söhne. Er sagt nicht, ja, die sind voller Neid und du weißt ja gar nicht, wie schlimm die sind. Nein, sondern er sagt, weißt du, Shaitan, der ist ja derjenige, der den Menschen ein deutlicher Feind ist. Er sagt nichts gegen die Brüder, er schiebt es auf Shaitan. Er schiebt es auf Shaitan und manchmal müssen wir ja auch jemanden warnen, und das leider ein bisschen zu viel sogar praktiziert, dass wir ständig immer irgendjemanden warnen, vor jedem und allem, außer vor uns selbst. Ja, aber sagen wir mal, gut, du weißt genau über eine Person Bescheid, die mit jemandem einen Handel machen möchte, und du weißt, diese Person ist ein Dieb, die hat dir schon das Geld genommen und ja, die macht denselben Trick auf jetzt auf einer anderen Person. Wirklich eindeutige Situationen auch, nicht irgendwelche Vermutungen. Man hat wirklich Klarheit und Beweise auch. Und man muss jetzt wirklich jemand anderen auch warnen. Dann soll man das auch mit größter Vorsicht machen. Man soll über das Prinzip reden. Man soll nicht über die Person reden, soweit es geht. Ja, der ist schlimm und übrigens, der hat noch diese und diese anderen schlechten Eigenschaften. Sondern man soll am Thema bleiben. Man soll über die Sache reden, unpersönlich bleiben. Ja, weil, und vor allem nicht vergessen, Shaitan ist den Menschen ein Feind. Wenn er Fehler hat, wir haben andere Fehler. Das dürfen wir nicht vergessen. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden. Also Jakub a.s. sagt hier seinem Sohn, dass Allah wird dich auserwählen. Du wirst Prophet werden. Dieser Traum ist Gutes. Er verkündet dir Gutes. Allah wird dir die Deutung der Träume und auch die Deutung der Geschichten im Allgemeinen lehren. Ja, also Yusuf a.s. wurde die Fähigkeit gegeben, bis auf den Grund der Angelegenheiten vorzudringen, Träume zu deuten und Angelegenheiten im Allgemeinen verstehen, die Bedeutung erschließen zu können. Wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Ja, dieses Verstehen können, die Traumauslegung wurde Yusuf a.s. beigebracht und die Bedeutung der Angelegenheit. Manche Menschen sind so, man erklärt ihnen im Detail und sie verstehen trotzdem nicht. Und manche anderen sind so, sie können von deinem Gesicht schon lesen, was los ist, worum es genau geht. Hier das, wie bei Kindern zum Beispiel, die Mutter findet alles raus. Ja, und jemand anders versteht vielleicht gar nicht, worum es jetzt gerade ging. Ja, und so gibt Allah halt den Menschen verschiedene Maße an Verständnis, an Möglichkeit, andere Menschen und auch Angelegenheiten und dementsprechend dann auch Träume zu verstehen. Und dem Propheten gibt er etwas, was er anderen Menschen nicht gibt. Und das ist eine Besonderheit, die Yusuf a.s. hier unter anderem gegeben wurde.